بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir waren beim zweiten Vers stehen geblieben in Surat al-Fatiha, in der, also zweite Vers, wenn man die Basmala mitzählt, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob oder das Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, also das Lob überhaupt, alle Formen des Lobs gebühren Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist der Einzige, dem alle Lobformen oder alles Lob oder das Lob überhaupt gebührt. Anderen Geschöpfen gebührt auch Lob, allerdings ein relativer Lob, ein eingeschränkter Lob, abhängig von einer Sache, die sie getan haben oder nicht getan haben und nur zu bestimmten Zeiten und eingegrenzt. Aber für Allah subhanahu wa ta'ala gilt das absolute Lob. In einem Hadith Qudsi heißt es, wenn man sagt Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann antwortet Allah subhanahu wa ta'ala über dem siebten Himmel und sagt, mein Diener hat mich gelobt. Und da möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir, wenn wir beten und versuchen, das zu verinnerlichen. Nach jedem Vers, den wir in der Fatiha lesen, außer Al-Basmala, ist überliefert worden, dass Allah subhanahu wa ta'ala darauf antwortet, auf das, was wir sagen, antwortet. Wenn wir also sagen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mein Diener hat mich gelobt. Und welche Ehre ist es, was für eine Ehre ist es, wenn der Herr der Welten einen Diener, seinen eigenen Diener nennt. Denn ihr wisst, wissen, Diener Allahs ist im Grunde genommen jeder Mensch und jedes Geschöpf, weil man sich nur innerhalb seines Willens bewegen kann. Man kann nicht etwas tun, was gegen seinen universellen Willen ist. Es geht nicht. Was man tun kann, ist gegen seinen gesetzlichen Willen verstoßen. Man kann also Sünden begehen, ihm ungehorsam sein. Das kann man. Aber wenn man wahrer Diener Allahs ist, das heißt, man gehorcht ihm in all dem, was er einem angeordnet hat. Deswegen ist es auch eine große Ehre, wo Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah, wie wir schon besprochen haben, seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als seinen Abd, seinen Diener nennt. In dem Vers, wo er sagt, und wenn ihr im Zweifel darüber seid, über das, was wir auf unseren Diener herabgesandt haben. Ala abdina. Und weil wir schon angesprochen haben, ich wiederhole noch einmal, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt sich hier Eigenschaften zu. Eigenschaften. Eigene Eigenschaften. Er hat sich selbst den Herrn der Welten genannt. Er hat sich Namen gegeben. Und er sagte in Surat Al-An'am, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Das heißt, und Allah gebühren die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Oder ruft ihn mit ihnen an. Allah hat uns mitgeteilt, er hat uns offenbart, wie wir ihn anrufen dürfen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, er hat viele Namen, er hat uns einen Teil davon offenbart und einen Teil der Eigenschaften von ihm offenbart, sodass wir wissen, wie wir ihn ansprechen können, dass wir wissen, wie wir ihn lobpreisen können. Und wie wir wissen, ist es auch überliefert, dass im Hadith der Shafa'a, im Hadith der Fürsprache, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag der Auferstehung seine Fürsprache einlegen wird und er wird sich unter den Thron werfen von Allah und dann wird ihm Allah eingeben, Lobpreisungen, mit denen er seinen Herrn loben kann, mit denen noch nie ein Diener vorher Allah gelobt hat. Und das weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Teil seiner Eigenschaften offenbart hat. Und es weist darauf hin, dass seine Namen und Eigenschaften tawqifi sind. Das heißt, wir nehmen sie so an, wie sie uns überliefert worden sind. Und wie auch nicht, wo wir doch von etwas sprechen oder von einem Wesen sprechen, das wir niemals gesehen haben, das wir niemals gehört haben, von dem wir nur erfahren, indem er einem Gesandten, einen seiner Gesandten, Offenbarung eingibt. Und in diesem Vers erfahren wir auch, wie ich schon bereits erwähnt habe, die Tatsache, dass derjenige, der gelobt wird, es verdient haben muss, gelobt zu werden. Denn wenn man jemanden lobt, der es nicht verdient hat, gelobt zu werden, dann ist das Ungerechtigkeit, das ist Dhulm. Das ist das genau auch das Problem der Mushrikun. Sie loben und dienen und beten an jemanden, der es nicht verdient hat, angebetet zu werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt eben, also sein ist das Lob, sein absolutes Lob, weil er eben der Herr der Welten ist, weil er Rabbul Alamin ist. Das ist der Grund, warum er das verdient hat. Weil er, Ar-Rabb ist derjenige, der Erschaffer, der Versorger und der Leiter der Angelegenheiten, von allen Angelegenheiten in diesem Universum und außerhalb dieses Universums. Und deswegen hat er es verdient auch, dass ihm das absolute Lob zusteht und niemandem sonst. Und wir haben letztes Mal schon die Geschichte von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu erzählt, in der er selbst mit der Mutter des Buches, mit Al-Fatiha, den einen Stammeshäuptling geheilt hat mit Allahs Erlaubnis, indem er die Fatiha gelesen hat und Ruqya gemacht hat. Und das haben wir letztes Mal besprochen. Und ich möchte heute noch ein paar andere Sachen vorstellen aus der prophetischen Medizin, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, wie wir unsere Kranken heilen können. Und die Ulama haben die Medizin in zwei Teile eingeteilt, oder die Fuqaha haben die Medizin in zwei Teile eingeteilt. Der eine Teil ist diejenige Medizin, die ausprobiert worden ist. Die Medizin, die ausprobiert worden ist. Und das ist das, was man heutzutage in der Medizin lernt. In den Fakultäten oder Universitäten oder bei den Ärzten. Das ist die ausprobierte. Jemand hat ein Medikament erfunden oder ausprobiert und es hat Heilung gezeigt mit Allahs Erlaubnis. Also verschreibt man das und wendet diese Medizin an. Der andere Teil der Medizin ist, dieser Teil wird ausprobiert und kann erforscht werden. Der andere Teil der Medizin ist uns vom Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt worden. Er hat uns Formen des Heilens mitgeteilt, von denen wir einige vorstellen wollen. Und man nennt das im Arabischen dieses Heilen mit den prophetischen Methoden Ruqya. Und Ruqya bezeichnet im Allgemeinen einfach das Heilen mit dem Koran oder mit dem, was in den Hadithen überliefert worden ist. Bestimmte Ad'iyah, bestimmte Bittgebete, von denen wir inshallah auch eine bestimmte vorstellen werden. Eine zum Beispiel ist es, dass man, wenn man eine Verletzung hat, Folgendes tut. Man nimmt Speichel von seinem Mund auf seinen Finger und nimmt dann ein bisschen Sand davon. Und manche Fuqaha sagen, es gilt nur für den Sand in Medina, Erde und Sand von Medina, und macht es dann auf die Stelle, die einen schmerzt und verletzt, und auf die Wunde. Das ist die eine Möglichkeit. Und man sagt dann, während man darauf reibt, auf die Wunde, Bismillahi turbati ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idhni rabbina. Das heißt übersetzt, im Namen Allahs, mit der Erde unserer Erde, also mit dem Sand unserer Erde oder der Erde unserer Erde, und mit dem Speichel von einigen von uns, wird unser Kranker mit der Erlaubnis unseres Herrn geheilt. Das ist eine Methode. Und das ist überliefert im Hadith von Aisha, radiallahu anha. Eine andere Ruqya, die erzählt worden ist, und zwar von Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah, in seinem Buch Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad, sagt er Folgendes über jemanden, der von einem Skorpion gebissen worden ist. Hat er erwähnt, dass man, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch den Skorpion verflucht und sagte, er hält keinen Abstand oder lässt nicht ab von einem Propheten, nicht mal von dem Propheten ab oder von irgendjemandem sonst, weil er den Propheten aus seinem selbst einmal gebissen hat, während er im Gebet war. Und als der Prophet aus seinem gebissen wurde vom Skorpion, hat er dann einfach darum gebeten, dass man ihm einen Behälter bringt. In diesen Behälter hat er Wasser gegossen und in dieses Wasser hat er Salz eingegeben. Und dann hat er die Stelle, an der er gebissen worden ist, in diesen Behälter reingetan. Und dann hat er die drei Suhr aus dem Koran, Qul huwallahu ahad und Qul a'udhu bi rabbil falaq und Qul a'udhu bi rabbin nas, die letzten drei Suhr im Koran, so lange gelesen, bis der Schmerz gelindert worden ist. Das ist eine zweite Methode, die Ibn Qayyim erwähnt hat in seinem Buch Zad al-Ma'ad. Eine weitere allgemeine Sache ist, indem man einfach Oder, Entschuldigung, des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ لَمْ يَضُرُّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ. Also, er sagte zu dem Sahabi, der auch von einem Skorpion einmal gebissen worden ist, und zwar Abu Huraira radiallahu anhu, und dem, zu ihm sagte er, nachdem er sich bei ihm beschwert hat, dass er Schmerzen hat, also Abu Huraira beschwert sich beim Propheten über die Schmerzen durch den Skorpionbiss, dann sagte der Prophet, hättest du, bevor du eingeschlafen bist, gesagt, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vom Übel, das er erschaffen hat, dann hätte dir dies nicht schaden können. Mit Allahs Erlaubnis. Insha'Allah. Denn wir müssen wissen, alles in der Medizin, sei sie die erforschte Medizin oder die prophetische Medizin, alles wird nur geheilt mit Allahs Erlaubnis. Und die Ärzte selbst wissen, dass manche Menschen, wenn sie Medikamente bekommen, hilft es bei manchen Menschen. Und bei manchen Menschen, die gleiche Medizin hilft nicht. Alles hängt davon ab, Allah will, heilt, geheilt wird oder will er nicht. Mal kurz unterbrechen wegen den letzten drei Gebeten, wo du vorhin erwähnt hast, wo auch Kulaudu Bilfalak dabei war. Kannst du mir das nochmal sagen, die anderen zwei? Ich sag's am Ende nochmal, okay? Frag mich die gleiche am Ende nochmal, okay? Frag am Ende, wenn es geht. Sag Allah, ja. Das ist eh gleich fertig. Ein allgemeiner Dua, den man auch immer sprechen kann, wenn man Schmerzen hat oder krank ist, indem man einfach sagt, Allahumma rabban nas, mudhib al-bas, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, la shafi'a illa ant, ishfih, wenn man jemanden redet, ishfih, shifa'an la yugadir saqaman. Oder in der anderen Version, Allahumma rabban nas, adhib al-bas, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadir suqman. In der Übersetzung heißt es, O Allah, du Herr der Menschen, du bist derjenige, der das Übel hinfortnimmt. Heile, denn du bist der Heiler. Es gibt niemanden, der heilt außer dir. Heile so, dass es keine Spuren hinterlässt. Der Hadith ist auch, alles, was ich erwähne, hier ist inshallah authentisch, also sahih. Und eine letzte, also wie gesagt, also die andere Version mit der Fatiha haben wir letztes Mal schon besprochen. Zusammengefasst noch einmal, da hat der Sahabi 3 Tage lang, denjenigen, der gebissen worden ist von einer Schlange, 3 Tage lang hat er jedes Mal, wenn er die Fatiha gelesen hat, hat er von seinem Speichel genommen und auf die Wunde getan. Die Wunde damit gerieben. 3 Tage lang, morgens und abends. Also 6 Mal insgesamt. Und in einer Version heißt es 7 Mal. Und dann ist er geheilt, als wäre ihm nichts vorher geschehen. Und in einem anderen Hadith von Aisha, radiallahu anha, dieser Hadith ist bei Al-Bukhari und bei Muslim, steht, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wenn er zu leiden hatte, dann las er sich selbst die Mu'awwidhat vor und machte dann Nafth. Und das bedeutet, Nafth bedeutet, dass man bläst und ein bisschen von seinem Speichel rauslässt. Das heißt, weniger als spucken und nicht nur blasen, sondern beim Blasen kommen mit Flüssigkeit raus. Und das tut man, nachdem man den Koran gelesen hat, die Fatiha oder die Mu'awwidhat im Speziellen, oder irgendein Teil des Koran, wie viele Fuqaha gesagt haben, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Wir senden vom Koran herab, was Heilung ist für die Gläubigen, und Barmherzigkeit. Daraus haben viele Fragen genommen, dass der ganze Koran ist Heilung. Der ganze Koran ist eine Heilung. Das heißt, wenn man eine Verletzung hat oder Schmerzen hat, dann macht man Folgendes. Man liest die Fatiha oder man liest Al-Mu'awwidhat oder irgendwelche Teile des Koran. Dann macht man Nafth, indem man ein bisschen von seinem Speichel mit Luft auf seine Finger tut. Und dann reibt man an die bestimmte Stelle, die Schmerz und der man krank ist. Und sei noch hinzugefügt, in dem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri wird deutlich, dass es nicht bedeutet, dass man sofort geheilt wird, sobald man es drauf tut, sondern es kann durchaus 3 Tage lang dauern oder noch länger oder noch weniger, wie Allah subhanahu wa ta'ala es will. Ja? Das heißt nicht, dass man gleich geheilt werden muss. Wichtige Voraussetzung dafür ist, haben die Fuqaha erwähnt, ist, dass derjenige, der es tut, glaubt, dass es funktioniert. Dass derjenige, der die Ruqya macht, Iman hat und glaubt, dass Allah dadurch heilt, weil der Prophet hat es so uns mitgeteilt. Und dass auch derjenige, der geheilt werden soll, auch glaubt, dass diese prophetische Medizin wirkt. Denn wenn man Zweifel hat, braucht man sich nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Also das war zur prophetischen Medizin. Warte mal ganz kurz, Sachen nachschauen. Toi, sag mir noch einer. Bitte, was hast du sagen? Da möchte ich noch dazu erwähnen, den Hadith, der überliefert ist bei Muslim, Hadith Nummer 220, und den man nicht vergessen darf in dieser Hinsicht, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, über die Eigenschaften von derjenigen Menschen, die ins Paradies eintreten, ohne bestraft zu werden und ohne zur Rechenschaft gezogen werden. Darüber hat er dann drei Eigenschaften erwähnt und sagte, oder vier, das sind humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun وَلَا يَكْبُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, oder sagt es in einer anderen Reihenfolge. Und ich übersetze erstmal, was es bedeutet, und danach sage ich noch eine Bemerkung dazu. Eine Sache, لَا يَكْبُونَ, man hat damals und auch heute eine Methode angewandt, die, also mein Vater hat mir erzählt, dass es sein Vater auch noch gemacht hat. Man hat, wenn man Schmerzen hatte, zum Beispiel manche Leute, wenn sie Bauchschmerzen haben, dann haben sie meinetwegen irgendein Stück Kohle genommen oder Eisen, irgendwas erhitzt und einem anderen Teil des Bauches, ich weiß nicht genau wo, genau, also wenn jemand das besser weiß, als ich, soll er mir Bescheid sagen, die Stelle verbrannt am Bauch und dann als Heilmittel fand, dass die Bauchschmerzen weggehen. Und dafür gibt es bestimmte Regeln und das haben die Leute angewandt und die Leute sagen, es hat Wirkung. Und es gab es auch damals schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass zu den Eigenschaften derjenigen, die ins Paradies eingehen, ohne bestraft zu werden und ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, dass sie dies nicht tun. Die zweite Sache, die er gesagt hat, la yatatayyarun. Da haben sie manche Araber früher gemacht, wenn sie sich nicht entscheiden konnten, zu welcher Zeit sie ausgehen, in welche Richtung sie fahren sollen oder welche Richtung sie reisen sollen oder in welche Richtung meinetwegen sie ihr auf die Jagd gehen sollen, dann haben sie einen Vogel genommen und haben ihn losgelassen und in die Richtung, wo er geflogen ist, in die Richtung sind sie gegangen. Und man hat Angst, dass das in Richtung Aberglaube geht und das Gute, nach dem der Mensch trachtet, geht nicht in die Richtung, wo der Vogel ist. Es hängt damit überhaupt nicht zusammen. Und zu den Eigenschaften dieser 70.000 Menschen gehört auch, dass sie diesem nicht nachgehen. Und die letzte Sache ist, la yastarqun, bedeutet wortwörtlich, sie verlangen nicht, dass jemand von ihnen, dass sie verlangen nicht von jemandem, dass er für einen selbst Ruqya macht. Habt ihr verstanden? Diese Methoden, die ich jetzt angespannt habe, diese Menschen, diese 70.000, gehen nicht zu jemandem und sagen ihm, mach es für mich. Sondern wenn, dann machen sie es selbst. Oder wenn jemand es für sie tun soll, ohne verlangt zu haben, dann akzeptieren sie es auch oder weigern es. Aber sie sagen nicht, mach es für mich. Und eine Hikma, die dahinter steckt, sagen die Fuqaha, ist, dass aus Angst, dass sich Leute bilden, die zum Beispiel in der Gesellschaft sind, sie machen nur Ruqya für die Menschen und nehmen vielleicht auch noch Geld dafür. Und obwohl Geld nehmen für Ruqya ist erlaubt, im Hadith von Abu Khudri haben wir das erwähnt, Abu Sa'id al-Khudri haben es erwähnt, aber es kann auch passieren, dass die Menschen glauben, ah, diese Person, die kann heilen. Diese Person, wenn sie kommt, die hat Shifa, die kann heilen, obwohl in Wirklichkeit nur Allah subhanahu wa ta'ala der letzte Heiler. Und aus dem gleichen Grund, aus Angstgründen, kennt ihr auch die berühmte Schlacht, als die Muslime einem Volk gegenüberstanden zur Zeit des Kalifats von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, und Khalid Walid hatte die muslimische Armee geführt, und kurz vor dem Kampf, ein paar Stunden vor dem Kampf, kommt plötzlich ein Brief von Umar ibn al-Khattab, in dem drin steht, Abu Bakr radiallahu anhu ist gestorben und er hat mir das Kalifat übergeben und ich befehle, dass du die Führung, die Militärführung an den Sohn so weitergibst. Hat er einen Namen erwähnt, der ist nicht wichtig ist, den Namen zu wissen. Und dann hat er die Militärführung von Khalid Murid weggenommen in diesem Zeitpunkt und hat sie jemandem anders gegeben, eben aus dem Grund, aus der Angst, weil die Muslime hatten immer Siege errungen, wenn Khalid Murid die Führung hatte. Und sie hatten die Befürchtung, dass die Menschen schon anfangen zu sagen, oder vielleicht haben sie sogar schon angefangen zu sagen, dass Khalid Murid bringt uns den Sieg. Und sie haben das Vertrauen dann, oder hätten dann das Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala verloren. Und der Sieg kommt nicht von Khalid, der Sieg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Es ist auch